einer Chaotisierung des Fantasiestoffes, von Chaotisierung durch, also Chaotisierung durch Unstimmigkeiten und Widerstreite, so steckt, wir haben es im Ausschnitt gelesen, im Textdetail die Logik eines ideologischen Kurzschlusses. In diesem vorgelesenen Textdetail Feingold, wie er über Leichen spricht, steckt die Logik eines ideologischen Kurzschlusses mit der Gesellschaft und ihrem Bedarf an stolzer Deutschheit nach der Shoah. Auch wir sind stolz auf unsere Toten. Am Detail also, was zu vermuten war, äußert sich eine Verantwortung des Textautors für die Aurabildung um sein Buch. Man kann sagen, ein Autor sollte die Rolle der textkritischen Geistesgegenwart am Schreibtisch selber schon übernehmen, nicht auf Feuilleton und Germanistik schielen. Diese könnten verführt sein, ihm zu schmeicheln, anstatt auf die Gefahr jener Kurzschlüsse aufmerksam zu machen und aufmerksam zu sein und ihre Literaturreklame dahingehend selber zu reflektieren. These, Forderung, Postulat, ein kritischer Autor, denken Sie an Peter Weiß, der das bis zum Herzinfarkt gemacht hat, beim Schreiben die Lupe nehmen und beim Schreiben die kritische Reflexion mitführen und sich nicht von der Freude an der Fantasie, vom Begehren des Textes so hinreißen zu lassen, dass keine Kontrolle mehr möglich ist über das, was Lücke wird in einem Buch. Filmregisseur und sein Team haben sich, so sagte ich, offenkundig die ästhetische Aufgabe gestellt, das Chaos der Graschen Erzählkunst zu bändigen. Aber sieht man auf das Buch in seiner nicht enden wollenden Ausschweifung, so fragt man sich, wer das zu machen war. Also vielleicht war es gar nicht möglich. Vor allem aber ist zu fragen, hat das Filmemacher-Team überhaupt Acht gegeben auf jenen Kurzschluss zwischen Massenseele und Erzählung? Den Kurzschluss, der das Grauen im Gedenken der Lager zugleich aufreißt und auslöscht, weil die Groteske mit ihrem Allheilmittel des lüsternen Vergessens im Roman stets zur Stelle ist. Fragen wir also nach dem verborgenen Schrecken im Detail der Feingold-Episode und ihrer Stelle im Film. Ist aber nicht, hier überhaupt noch zu fragen, fast nur noch Rhetorik. Sie erinnern sich an das geisterhafte kurze Auftauchen Feingolds im Film am Anfang. Was ist da noch nachzufragen? Aber es ist eben nachzufragen, weil wir kritisch fühlen müssen. Zu fragen ist nach einer Lesbarkeit der Lücke im Film. Wie können wir diese ausgelassene Feingold-Episode ohne bei Grass nachzuschlagen lesen? Dann wären wir nur zurückgeführt auf dieses kurze Aufschatten, Aufflammen des Gespenst der Jude. Wir müssen also zum Buch greifen. Wir müssen also die Konstellation aufgreifen. Die Konstellation zwischen Film, Publikums, Selbstbegegnung und Buch. Nur in diesem Kreis sich zu drehen, eröffnet die Chance, die Beziehung zwischen diesen drei Positionen kritisch zu analysieren. Im Buch streitet Witz, entzündet am grotesk zugerichteten Geschichtsstoff mit Stoffstreuung und Langeweile. Werden Nachrichten aus dem Vernichtungskrieg wie steinerne Moleküle in fiebrige Momente der Erzählung geworfen? Erkaltet, bloß noch aufgezählt, liegen sie dann im gemütlichsten Alltagsnaturalismus herum, der ohne Anleihen bei Stamm- und Bodenfolklore nicht auskommt. So ist es nun mal mit den Kaschuben, Oskarchen, Sie erinnern sich. Der Begriff Familie steht für eine Generalstimmung grotesker Personenamalgame und suggeriert am Ende die Gleichheit von Jud und Christ. Diesen ganzen streckenweise peinlichen Komplex nimmt der Film auf, ohne peinlich zu werden. Das ist sein ästhetischer Gewinn. Soweit funktioniert seine Ästhetik. Was aber geschieht mit Herrn Feingold, indem er auf ein Stück Opfergleichheitsideologie im Text, Waggon und so weiter, Geisterhaftigkeit und so weiter, reduziert wird und dort verschwindet? Letzter Teil dieses Versuchs. Grass ist auch weitschweifig beim Erzählen seiner Feingold-Story. Das ist mir wichtig zu sagen. Es ist nicht etwa so, dass seine Story so irgendwo noch angehängt ist gegen Schluss des Buches. Vielleicht aus irgendeinem Bedürfnis, ja, was weiß ich, will nicht spekulieren. Jedenfalls ist das nicht so. Es ist an prominenter Stelle platziert, was hier besprochen wird, diese Feingold-Geschichte. Und deshalb muss man also einerseits durchaus fragen, warum lässt der Schlöndorff das weg? Wir wollen da nicht spekulieren, sondern es geht um die Lektüre der Lücke. Auf der anderen Seite muss man sehen, dass durch diese Weitschweifigkeit, die ja auch in diese Episode, in dieses Detail hereinbringt, eben seine Groteske die Chance hat, in die Kontinuität über 45 hinaus eingelagert zu werden als literarisches Mittel, was immer funktionieren wird und was dem Gegenstand gegenüber und ihm gegenüber verantwortlich zu sagen ist, was auch die richtige Methode sei, die Erinnerung an die Zeit vor 45 in das Gedenken in der Zeit nach 45 hinüber zu begleiten und eine Einheit, einen Zusammenhang, ein geschichtliches, einheitliches Sein in der Erinnerung sozusagen herzustellen. Da ist sein Mittel die Weitschweifigkeit und das ist ja, der Krieg ist ja vorbei, als Feingold in Danzig auftaucht. Es ist die Zeit danach, es ist die Folgezeit. Und nun, was macht er mit Feingold nach 45? Das ist also die Frage. Und wenn er hier genauso weitschweifig ist und genauso grotesk ist, bis hin zu diesem Wahnsinn des Leichenvergleiches, dann muss man fragen, was hier literarisch eigentlich vor sich geht. Ich zitiere einmal, was Oskarchen über den Marius Feingold sagt. In seiner Perspektive, er liegt mit Fieber im Bett und Feingold kommt zu ihm und macht, was er immer gemacht hat. Zitat. Er rieb uns ein, bespritzte und bepuderte uns, und während er spritzte, puderte und einrieb, blühte mein Fieber, floss seine Rede. Erfuhr ich von Güterwagen voller Carbol, Chlor und Lysol, die er gespritzt, gestreut und gesprenkelt hatte, als er jeden Mittag um 2 die Lagerstraßen, erstmals, überhaupt, die Lagerstraßen nach 45, nachdem, wie in Judenwitzen, der Feingold ins Lächerliche gezogen worden ist, übernimmt er jetzt die Rolle im Fiebertraum dieses Oskarchen, sozusagen zu erscheinen und weiterzumachen, was er immer gemacht hat. Um 2 die Lagerstraßen, Baracken, die Duschräume, Verbrennungsöfen, die gebündelten Kleider, die Wartenden, die noch nicht geduscht hatten, die Liegenden, die schon geduscht hatten, alles, was aus den Öfen herauskam, alles, was in die Öfen hinein wollte, tagtäglich mit Lysolwasser besprenkelt hatte. Wenn das nicht unerträglich ist. Auch dieses Zitatbeispiel ist nicht verfilmt. Vielleicht, weil es so unerträglich ist. Denn der Rhythmus, der hier suggeriert wird, diese Versächlichung von Menschen, diese Würdeberaubung nach dem Tode, eines der kulturellen Grundvorstellungen der Erbgüter in der europäischen Kultur, mehr weiß ich nicht, dass man die Toten einbezieht in die erbbewusste Würdigung des Lebens, das ist hier einfach ausgeschaltet und stattdessen dieses Groteske an und für sich, das ist wie so eine Amöbe, wälzt sich hier diese Gleichheit vor der Dusche, nach der Dusche. Ist so etwas nicht verfilmbar? Also wenn Schlindorff jetzt hier wäre, würde ich ihn direkt fragen. Sonst fragt man lieber nicht, denn was soll man fragen, wenn etwas fertig ist? Der Text bietet an, den Feingold auf seine Herkunft hin, beziehungsweise den Text über Feingold auf des Textes Herkunft hin, nämlich Treblinka, auch filmisch zurückzulesen, dorthin zu gehen, nicht dokumentarisch, irgendwie, ich bin kein Filmemacher, aber fordern kann man ja wohl. Zurückzulesen also und den parodistischen Zweck, den dieses Lager offenbar nur erfüllt im Buch und der in der Figur Feingold verdichtet ist, in der Filmarbeit dadurch kenntlich zu machen und vielleicht auch aufzulösen, diesen parodistischen Charakter, dass er, der Film, wie weitschweifig in der Vorlage ja tatsächlich passiert, dass im Film verknüpft würde, die Herkunft Feingolds mit dem, was er jetzt macht. Das heißt also, dass man die Kontinuität wohl nimmt, aber bricht. Das kann doch ein Film. Er hätte ja nur dieses Zitat sozusagen in die filmischen Mittel zu übersetzen brauchen, da bräuchte man auch den fantasierenden Oskarchen nicht unbedingt, sondern einfach nur dieses Sprachmaterial Wort für Wort, Silbe für Silbe zu inszenieren, filmisch zu inszenieren. Dann wäre es möglich gewesen, den Bruch herzustellen, der im Buch nicht reflektiert, überhaupt nicht geschrieben ist und nicht reflektiert wird, im Film wohl aber dann auch als Leistung dem Buch hinzugefügt werden könnte. Ist nicht geschehen. Feingold ist im Lager das ist eine Geschichte. Geschichte, nicht nur Story, Geschichte. Er ist im Lager in ein Sonderkommando gepresst gewesen, das hörte man ja aus dem Zitat heraus, und hatte seine Funktion auch an seiner Familie üben müssen. Das weiß ja der Autor, der schreibt ja darüber. An seiner Frau Luba und ihren 7 Kindern. Liegenden, die schon geduscht hatten. Zitat. Es hätte einer Entscheidung bedurft. Und insofern sind wir jetzt bei der Verantwortung. Wenn man sich entscheiden kann, ist man auch verantwortlich. Es hätte einer Entscheidung bedurft, sollte nämlich der Film erzählend oder mit anderen Mitteln den Charakterisierungsfaden nachziehen, den der Roman aus seiner Einblendung ins reale Lagergeschehen kurz mal aufnimmt und um die Figur eines verrückt gewordenen Überlebenden wickelt, sollte er das machen, den Feingold noch mal verdoppeln in seiner von Grass erzeugten Verrücktheit, dann könnte man ja nicht mehr darüber, jedenfalls immanent, nicht reflektieren, dass Verrücktheit ein Attribut ist, das man den Juden immer zugeschrieben hat. Immer, seit Augustinus. Ich möchte nicht wissen, ob es eine Arbeitssituation mit einer solchen Fragestellung gegeben hat. Das Filmwerk steht, wie gesagt, ohne einen realistischen Feingold mit seiner Geschichte. Wir haben ihn nicht, im Büro, im Buch nicht und im Film nicht. Aber ein Irreales beschäftigt mich jetzt am Schluss. Wenn Schlöndorff die Feingold-Story zur Szene gemacht hätte, dann wäre er gezwungen gewesen, filmisch tatsächlich zurückzugehen bis zu jenem Begegnungspunkt zwischen Roman und seiner spontanen Wirkung im politischen Unbewussten des Publikums, also 1959 folgende, wo wir den Ursprung des Bucherfolges anzunehmen haben, also in diesem Unbewussten. Er hätte dem Kinopublikum dann auch kritisch kommen müssen. Wenn er durchschaut hätte, wie leicht dieser Kurzschluss herzustellen war zwischen Roman und diesem Bedürfnis in der Massenseele nach Selbstaussöhnung, dann hätte er drehen müssen, der Regisseur, den Film an dieser Stelle zu einer kritischen Perspektive auf den Roman. Aber er hat die Chance wohl bewusst ausgelassen, hat, indem der grausam Überlebende Mariusz Feingold nur einen mit Freud geredet unheimlichen Sekundenauftritt als Judengespenst bekommt, einen Vorschlag des Autors aufgenommen, wie wir Deutsche uns die Folgen der Duschräume auf die Überlebenden vorstellen sollen, nämlich gar nicht. Sie kennen die Rede von der Unvorstellbarkeit, in jeder Sonntagsrede taucht sie auf, noch heute. Höchstens ins Groteske verspielt. Dann wird es ästhetisch und dann ist es gut aufgehoben. Das heißt unverblümt, seht sie euch nicht an in ihrer übrig gebliebenen Wirklichkeit. Hätte Schlöndorff anders entschieden, dann hätte er sich den Problemkern deutsch-nicht-jüdischer Holocaust-Literatur auch über Grass hinaus ansehen müssen, nämlich die Abwesenheit jüdischer Menschen und ihrer Geschichte in der Literatur. Ich erinnere hier nur kurz an ein Beispiel, das Sie vielleicht kennen, wenn Sie in mein Buch mal reinschauen, das ist gleich am Anfang die Eröffnung. Grass und Kaniuk debattieren in Berlin, im Berliner Literaturhaus über den zweiten. Wie heißt er? Irak. Irak-Krieg. Und Kaniuk geht immer mehr so. Er kann, und Grass so, hemdsärmlich, poltert, Öl für Blut und so weiter. Und Kaniuk mit seinen Fragen, was an diesem Krieg sonst noch ist, wird einfach so beiseite geschoben. Und da geht es genau darum, das hat dann Kaniuk später aufgeschrieben, dass Günter Grass der exemplarische nachkriegsdeutsche Autor ist, der schlimmer als es früher war, obwohl es hätte anders sein müssen, die Geschichte jüdischer Figuren, die er in seine Bücher nimmt, ignoriert, abschneidet, wenn sie vorkommt, verfälscht. Er macht die Figuren zu Marionetten, die in die Groteske passen, und dann passiert das, dass auch ein Film nicht merkt, was da passiert und den Juden wieder zum Gespenst macht. Das ist sozusagen das Hintergrundgeschehen für diese Debatte auch zwischen Kaniuk und Grass. Kaniuk hat sich unglaublich versiert und höflich und freundschaftlich an Grass gewendet. Wo ist die Geschichte deiner Figuren, deiner jüdischen Figuren? Warum studierst du nicht die Geschichte der Juden in der Diaspora bis zurück in die erste Exilzeit und so weiter und so fort? Was von der Erinnerung an den Film bleibt? Das ist jetzt mein Chaos, was ich versuche am Schluss nochmal zu ordnen. Ein guter Film, ein heiterer Film, filmerzählerisch herausragend. Sogar eine unverwundete jüdische Figur taucht auf, der Sigismund Markus. Die ist schön. Das ist eine gute Figur. verheerendste ist. Der Film schreckt vor der Frage zurück, ob eine deutsch-groteske Darstellung jüdischer Menschen nach der Shoah nicht auch eine moralische Frage ist. Das Publikum hat von Moral in diesem Zusammenhang offenkundig nichts wissen wollen. Man habe es doch schließlich mit Kunst zu tun. Zum Schluss eine kleine Gegenprobe zu diesem polemischen Schluss. Die Gegenprobe dient unserer Hoffnung, es gäbe eine stillwirkende intellektuelle Kraft des genauen Hinsehens, nicht nur im literarischen, sondern auch im filmischen Kunstgenuss. Die Gegenprobe heißt, die Filmästhetik Schlöndorffs bei ihrem Mangel an Aufmerksamkeit auf die ideologischen Falltüren des Romans, hat sie nicht aber doch auch im Zuge ihrer semiotischen Übersetzung aus den Text- und Figurenbildern in die eigene Bildlichkeit und mit ihren Mitteln der Verknappung und Fragmentierung, ja Auslassung, Lektüre der Lücke, den kritischen Blick mittelbar, wenigstens mittelbar geöffnet für das in den Bildern verborgene Grauen vor uns selbst, das keine Groteske tilgen kann. Vielleicht. Im Nachhinein, beim Wiedersehen und Wiederlesen, wenn wir den Kunstgenuss am Groteske nicht mehr als Selbstzweck zulassen und nicht zu lernen aufhören, Lücken zu lesen, die Kunst lässt. Angesichts unseres Themas ist es für einen solchen Lernprozess nie zu spät. Vielleicht. Ich danke Ihnen für die Geduld. Ihr hörtet den Vortrag von Klaus Prieglip, Feingolds Opfervergleich in Günter Grass, Die Blechtrommel. Wir werden jetzt gleich noch ausgewählte Teile der Antworten in der Diskussion senden und geben ein bisschen Zeit und Gelegenheit zum müßigen Abschalten mit dem folgenden Song. Similar. Das war Animal Collection von einer neuen CD, die, soweit ich weiß, noch nicht im Handel ist. Wir setzen jetzt fort. Klaus Prigleb antwortet auf den Umgang mit Stereotypen in der Literatur. Das ist was Ähnliches wie die Frage, wie geht man mit den ja immer so angeprangerten Stereotypen um, wenn ein Autor Stereotypen verwendet. Also gerade im Komplex des Antisemitismus in der Literatur, also Frau Klüger zum Beispiel oder der Sandra Gilman, die zählen immer noch Stereotypen auf und sagen, gut, und da sieht man, wie antisemitisch die sind. Das lässt eine Frage aus, und die müsste man hier auch stellen, wie wird so eine Perspektive innerhalb eines Buches bearbeitet? Welche Chance gibt sich der Autor, indem er eine Personenperspektive verwendet oder ein Stereotyp zitiert, welche Chance gibt er sich, das zu bearbeiten und ja nun gar nicht seine Meinung dazu zu sagen? Dann würde er sich auch nur als Figur hinstellen, sondern den Prozess der literarischen Formung sozusagen so weit treibt, dass er die Stereotypen damit aufnimmt, und dann wird man sehen, was sich da für ein neues Konzept, ein anderes Drama oder so darstellt. Das kann man jetzt nicht fingieren. Das macht jeder Autor anders. Zum Beispiel bei Peter Weiß ist das hoch entwickelt, dieses Verfahren. Der hat ja studiert wie ein Wahnsinniger. Er ist ja auch beinahe draufgegangen, dann kaum war das Buch fertig, war tot. Das ist ja auch ein Zusammenhang. Diese Mühe, diese qualvolle Arbeit an den Perspektiven, an den Dokumenten, an den Details der Geschichte. Wie er gearbeitet hat, der Stahlmann. Wir haben hier den Verfasser eines Buches unter uns, der den Stahlmann als Stalinismus-Typus sozusagen in der Perspektive hat. Mit welcher Sorgfalt und Solidarität und jedenfalls Genauigkeit werden solche Figuren eingeführt, verfolgt, verknüpft und dann schließlich in ein Konzept überführt, das man als Konzept, als ästhetisches Konzept, kritisches Konzept, was weiß ich, weltliterarisches Niveau jedenfalls, liest. Und da weiß man dann, was daraus geworden ist, aus einer detaillierten Perspektivbildung oder aus einem zitierten Stereotyp. Und hier müsste man jetzt fragen, kann da vielleicht damit gemeint sein, der gute Oskar, den interessiert die Farbe der Uniform von den Männern in den Kasernen und so, das wird ja auch beschrieben. Der will irgendwie so eine Heiterkeitskontinuität oder Spektakelkontinuität. Und da fand in diesen Jahren eben zu wenig statt. Oder was ist das, dass der Oskar darüber nicht sprechen kann? Das müsste man dann mal im Zusammenhang untersuchen. Man kann aber genauso auch mal mit der Pinzette symptomatische Details herausnehmen und gucken, ob das ein Wurm ist, der da drin ist. Und irgendwie vielleicht dann doch in einem Konzeptzusammenhang betrachtet werden kann, wo Fragen entstehen. Muss ja nicht gleich eine Antwort sein, dass das auch Verdrängung sei, sondern es könnte dazugehören. Wenn solche Serien historisch gezogen, so Linien historisch gezogen werden, und da macht der Oskarchen eine Lücke. Ich weiß jetzt keine Antwort, aber man müsste da weiter fragen. Jedenfalls ist die Frage ja die, im ersten Teil der Intervention, wie gewissermaßen etwas, was aus dem Lager direkt zitiert ist, nun ins Bewusstsein eines Kindes geflochten wird. Das ist ja ein unglaubliches Kunststück, das er sich da selbst abverlangt. Wie soll man das eigentlich machen? Der Oskar ist ja nun überhaupt als Typ nicht in der Lage, Vernichtungslager zu denken. Kann der ja nicht. Und wenn der Gast ihm trotzdem erzählen lässt, was der Feingold mit ihm im Bett macht, als er krank war, macht der Autor den Versuch, dieses Kind in eine Perspektive zu stellen, die historische Objektivität beinhaltet. Das ist eine ungeheure, schwere Aufgabe. Man kann das würdigend, ganz ruhig erstmal alles ausbreiten, was da für Probleme entstehen, bei dieser Arbeitskonzeption, die der Gast da verfolgt hat. Was ich gemacht habe, ist auf der Ebene der, natürlich, literaturethisch sage ich, genau lesen, bitte, bitte, bitte. Aber im Grunde genommen habe ich polemisch gearbeitet. Und das ist auch eine ganz andere Ebene als das ruhige Lesen. Da braucht man viel mehr Zeit und das ist dann auch nicht so spektakulär. Man muss mal ein bisschen reißerisch werden, um überhaupt bewusst zu machen, dass hier Probleme drin stecken, die ausgelassen sind in der Debatte, die in der Aura nicht passen. Ehe man sie dem Autor selber vorwirft. Uninteressant. Es ist unser Buch. Die Blechtrommel. steckt in allen Büchereien, in allen Schränken, in allen Bücherschränken. Unser Buch. Sich geeinigt hat im Großen und Ganzen so in der Grass-Rezeption. Die beiden sind Freunde, deshalb ist das vielleicht verzeihlich, dass ich den Versprecher gerade machte, Weiser. Worüber man sich geeinigt hat, ist, dass Grass unzweideutig das Verdienst hat, diese totale Vergesslichkeit, diese totale Ignoranz, Wurstigkeit, wie im Nachkrieg über die jüngste Vergangenheit gesprochen worden ist, wie er das stört, wie er das persifliert, wie er da auch aufgeregt wird. Und also nicht nur in seinen Büchern, sondern auch in den Reden und Schriften und so weiter. Und worüber man sich aber auch einig ist, ist, dass da bei ihm immer etwas durchgeht. Ich weiß nicht, ob Sie die 100 Jahre durchgekriegt haben. Das ist ja wie Hebbel zu Stifters Nachsommer gesagt hat, wer den gelesen hat, oder war es Wittico, dem schenke ich das Königreich Böhmen, weil niemand daran glaubt, dass man solche Bücher wirklich durchliest. Und das ist bei Faust II auch. Die Hundejahre, ich frage immer, warum. Und wenn ich ehrliche Antworten bekomme, heißt immer, nein, ich habe es nicht hingekriegt. Das ist ein Buch, was sich sehr viel schwerer lesen lässt als die Blechtrommel, obwohl es die Trilogie abschließt und wirklich ein viel bedeutenderes Buch ist, meiner Ansicht nach. Egal, wie man das bewertet. Jedenfalls, dieses Buch ist gekennzeichnet noch mehr als die Blechtrommel von einem unglaublich zügellosen Drauf-Los-Fantasieren. Dem jeder Einfall, man hat fast den Eindruck, unkontrolliert, kommt aufs Papier. Und das meinte ich mit der Lupe, die fehlt. Oder was das auch immer für ein Instrument ist, mit dem man etwas genauer sieht und dann noch aus, wie der Ranzmeier das so schön beschreibt, der Computer ist ihm so willkommen, weil er schnell löscht. Also nicht hingucken, was ich da geschrieben habe, weg damit. Ne? Also diese Selbstdisziplinierung, die hatte der Grass überhaupt nicht. Und das macht ihn aber historisch und psychoanalytisch auch so interessant. Es kommt ja alles raus. Der Heinrich Heine zum Beispiel, bei dem ich mich ein bisschen besser auskenne als bei dem Grass, der ist auch nicht so... Das ist auch viel interessanter natürlich. Der Heinrich Heine hat jeden Affekt zugelassen und deutet auch in den Texten oder sagt in den Texten bis zur Andeutung auch immer, was ihn in Affekt bringt oder wie der Affekt aussieht. Und dann arbeitet er daran. Das ist wieder dasselbe Thema. Und das vermisst man bei dem Grass. Glaube ich zu Recht. Ob er es tut, weiß ich nicht. Aber das Ergebnis spricht nicht Bände jedenfalls. Hin und wieder mal eine Zeile. Also es könnte sein, dass das Problem ist, dass dieser begabte Fantasierer, dieser super Unterhaltungsautor, dass dem die Moral der Avantgarde fehlt, also die Genauigkeit des Zusammenhangs von Kunst und Leben so weit zu treiben, dass der Unterschied fast wegfällt, dass man wirklich die Kunst als Leben sieht. Das ist unser Leben, das ist unsere Vergangenheit, das ist unsere Schuld, das ist unsere Vergesslichkeit und so weiter und so fort. Oder für Gerd Hoffmann, unsere Vergesslichkeit. Ein Buch von ihm, kann ich nur anpreisen. Das ist das beste Buch, meiner Ansicht nach, was es in dieser Hinsicht gibt. Genauigkeit im Hineingehen, in den Kopf hineingehen sozusagen, was die verschütteten, verborgenen Geschichtstrümmer, Stücke betrifft, die wir alle mit uns herumschleppen und überall herumliegen oder zugebaut sind und so weiter. Das fehlt dem Grass. Also Fantasie und Begehren des Textes und Sprachspiel, Lust, das, was ins Obszöne auch leicht geht, das mit dem Grasmann klingt ja auch so ein bisschen, der Weihnachtsmann hat ja auch eine sexuelle Anspielung in. Das hat ja auch ist ja auch ein phallisches Symbol. Und bei dem Gasmann dreht sich das dann so ein bisschen um. Und also mir wird immer so ein bisschen schummerig bei solchen Bildern. Ihnen offenbar auch. Trotzdem haben sie ihren Wert. Ich meine, sie, Groteske, die zielt. Ja. Wenn man die Literatur von diesem Begriff her, von dieser Kategorie her, der Pathologisierung, mal genauer anschaut, dann bekommt man unheimlich viele Äquivalente, wie wir dann im Jargon sagen. Ne? Also Äquivalenzebene, da ist vieles ähnlich und man kann es vergleichen, aber man kann auch die Unterschiede genau studieren und so. Also wenn man zum Beispiel exterritalisieren, ist das richtig? Also dieses Hinausverlagern betrachtet, das du angesprochen hast. Wir haben hier in Eigelstedt zum Beispiel die Situation, dass da Tag für Tag im Morgengrauen, aber noch schon hell genug, zogen die Frauen über den Markt und überall hinter den Gardinen und so weiter, das hat man beobachtet und beschrieben, wusste man. Da gibt es also die Deutschen, die sehen, dass hier diese ausgemergelten Menschen zur Arbeit geführt werden und nicht alle kommen zurück am Abend und so weiter. So, diese vielen Tausende von Beobachtungssituationen im Reich selbst. Altreich hast du vielleicht gesagt. Die gab es. Und dann kommt die Chance, dort hinten in der Türkei, wie der Goethe das schon so genannt hat, diese Gebärde dort hinten, das alles dort hinaus zu verlagern. Gleichzeitig lässt sich es dann aber auch leichter verleugnen. Während alles das, was im, oder verneinen, es kommt als Tatsache ins Mustern hoch, aber man sagt Nein dazu. Das macht Freud ja ganz, ganz schlicht. Da kommt jetzt aber dazu, dass gewissermaßen die politische Leitrede auch solche so aussieht, also wenn man an den Gerstmeier denkt, der die Friedhofschändung als dumme Jungstreiche gekennzeichnet, einer offiziellen staatspolitischen Rede 66 vor dem Amsterdamer Kongress, Weltkongress, jüdischer Weltkongress, da kommt hinzu, dass die Schriftsteller in Verantwortung gezogen werden müssten, weil sie zu den Politikern in einem viel direkteren im Kommunikationszusammenhang stehen, auch verantwortlichen, kritischen verantwortlichen Zusammenhang, als mit der Volksseele. Das ist ja ein Konstrukt, die Massenseele. Da operiert man mit Freud und versucht das abzusichern, weil er da schön darüber gearbeitet hat. Da ist auch vieles sehr plausibel, das Ideal-Ich und so weiter, kann man prima mitarbeiten. Aber es ist lange nicht so greifbar als die Beziehung zu den Politikern. Und die Politiker reden einen solchen Scheiß. Da muss ich doch als Schriftsteller nicht mich auf dieselbe Ebene stellen, das hat Krass ständig gemacht, und hat so wie die Politiker geredet, seine Meinung, gesagt, ein Tschechoslowakei, ein Marsch, alles kommt vor. Die 68er-Bewegung, es fehlt nichts in seinen Reden, wo er sich nicht anmaßt, würde ich schon sagen, wie ein Politiker zu sprechen, das soll er auch. Aber was er vergisst, ist, dass er das herabnimmt in den Arbeitsplatz, in seine Literatur, in seine Literaturpraxis. Da gehören die Kontrollen der politischen Rede hinein. Dass er da aber genau anders verfährt und sich überall anschließt, wo sich so leicht anzuschließen ist, wie zum Beispiel diese allgemeine Pathologisierung. Das ist bei ihm ganz besonders ausgeprägt. Nochmal bei Walser etwas schlimmer und widerlicher, aber Rass hat ein bisschen mehr Niveau, weil er ein besserer Rhetor ist und irgendwie in der Öffentlichkeit auch weiß, wie man sich da verhält und so weiter. Also als Statur ist er damit sehr viel sympathischer als der Walser. Der ist unerträglich, wenn der über solche Dinge zu sprechen anfängt. Aber das Phänomen, das wir in der Literaturwissenschaft versäumt haben, diese Äquivalenzebenen herzustellen, woran du erinnerst, ist ganz eklatant. Und was den Oscar betrifft, das ist ja wieder genau so ein Punkt, wo er als mit den genuinen literarischen Mitteln und mit keinen anderen, wirklich nur mit diesen, kann er ein Kind zum Zeitzeugen machen, nicht im Sinne eines nachträglichen Geplauders über Erlebnisse, sondern zum Zeitzeugen, also wer zeugt für die Zeugen, das ist die Frage, steht dahinter, der Autor zeugt für seine Zeugen, die er in die Texte einbaut. Er könnte den Oscar zum Wissenden machen, obwohl er gar nicht begreift und obwohl er gar nicht dabei war. Das kann man literarisch. Stattdessen benutzt er dieses Kind, um dieses Kontinuum herzustellen, eines Juden, der immer dasselbe macht. Und das hat Lars ja angedeutet, diese Entwirklichung, was du aufgenommen hast, diese totale Entwirklichung, diese Verkindlichung der analytischen Perspektiven, die bleiben roh im Raum hängen eines Textes, ohne in den Text hinein zu wachsen und dort, wie bei Gerd Hoffmann, wenn der die Kinder, die Zeitgeschichte betrachten lässt, das ist phänomenal und wunderbar zugleich, weil man so genießen kann, wie man das schafft, die Kinder, unsere Eroberung, ne, aus der Kinderperspektive, sein Buch von Gerd Hoffmann. So muss man das machen. Man kann es also. Man kann. Man kann auch eine Attrappe, man kann auch eine Kunstfigur oder eine Puppe oder was weiß ich benutzen. Man kann alles benutzen, Träume. Und man kann alles benutzen, um das zu verhindern, was der Grass macht, ein Kontinuum herzustellen. Immer gleichen Handlungen. Täter werden pathologisiert, Juden werden lächerlich gemacht. Es passt irgendwie dazu zum schwarzen Mann und so. Like das freie Senderkombinat FSK 93,0, 101,4 im Kabel. Wir befinden uns in den ergänzenden Antworten Klaus Brieglebs auf seinem Vortrag am 12. Januar diesen Jahres 2006 hier in Hamburg. Heinrich Böll, der große Erst, also nicht der Erstling, das weiß man ja inzwischen längst, aber das Buch, was also weltliterarisch auch einigermaßen das als erstes und bedeutenderes bekannt ist, Wo warst du, Adam? Wo warst du, Adam? Da ist ein Heimkehrer, der geht von der Front im Balkan bis nach Hause und dann gibt es diesen komischen Schluss. Und der erlebt über eine Liebesgeschichte eine Lagervernichtungsszene nicht. Er wird daran vorbeigeführt, aber der Autor macht etwas, was man in der damaligen Literatur kaum findet. Er verlässt die Perspektive des Helden und holt sich eine Nebenfigur oder Nebenheldin, die, ich glaube, Maria heißt, Lena, jetzt habe ich den Namen vergessen. Lena. Und erzählt ihr Schicksal in einem ungarischen Vernichtungslager. Eine echte Shoah-Szene eines deutschen Heimkehrerautors. Ich will das jetzt nicht analysieren, das ist oft genug gemacht worden, da ist auch eine starke Pathologisierung drin, nämlich des Täters. Dieser Leutnant, der sich vorsingen lässt, ne, lässt antreten, singen und sie muss singen und so weiter und so fort. Das will ich jetzt gar nicht machen, sonst geht es um was anderes. Dieses Buch wurde rezensiert von Alfred Anders. Der Alfred Anders macht eine ganz gründliche Rezension. Und was nicht vorkommt, dreimal dürfen Sie raten. Diese Lagerszene. Das ist Bewusstseinsebene. Das ist auch ein Schriftsteller, der hat auch geglaubt, er kämpft gegen den Antisemitismus, aber er kann es nicht ertragen, über eine Szene zu sprechen, die aus der Rolle der literarischen Praxis damals fällt oder aus dem üblichen Konzept des Schreibens der Kriegsliteratur damals herausfällt. Da muss man doch fragen, warum? Und dann findet man Bezüge, die Antworten anbieten. Warum gerade so ein Autor in seiner Rezension, auch Ingeborg Bachmann übrigens, auch in einer Rezension dieses Buches, schweigt auch, ist, dann wird dann immer gesagt, ja, das historische Bewusstsein, die Rezeptionslage und so weiter, die waren noch nicht so weit. Stimmt nicht. Ein bewusstes Auslassen ist ein bewusster Akt. Und das sind jetzt Anlässe, keine symptomatisch oder symptomatisierbaren Superbeispiele, aber es sind Anlässe, da weiter zu fragen, das machen wir dann schon in der Wissenschaft. Und dann kommen wir in andere Zusammenhänge. Und dann merkt man plötzlich, dass wir als Kinder, als Jugendliche oder auch als erwachsene Menschen genau dort sind, wo uns der literarische Stammtisch hinhaben will, wo wir über solche Sachen nicht weiter nachdenken, wo wir alles gut finden, was gut geschrieben ist. Da fällt dann aber auch Wolfgang Hildesheimer auch drunter, den man dann genießt in Tynset und Masante und beachtet nicht, welche Mühe er hat als jüdischer Schriftsteller, als jüdischer deutscher Schriftsteller, welche Mühe er hat, uns Spuren aufzuzeigen in seinen Texten, die uns wach machen sollen für das andere, sein Genossen der Gruppe 47, Verschwiegene in der Literatur. Da sieht man, es gibt eine Bewusstseinsebene auf der Seite der jüdischen Schriftsteller und der nicht-jüdischen Schriftsteller in Deutschland. Und alle kreisen um das Gleiche, wie sag ich's meinem Kind? Und wir Kinder haben nicht richtig zuhören gelernt. Und stecken da auch noch in diesem Sog dieser Täterpathologisierung, der Exterritorialisierung der Geschehnisse und so weiter und so fort. Mein Vater war auch ein Nazi, der war auch Frontoffizier, wahrscheinlich hat er eine jüdische Partisanin umgebracht. Das hört man dann irgendwie mal durch Zufall. Was ist das? Da ist schon ein Verdrängungsgeschehen. Deshalb ist es auch so gefährlich, von Lust zu sprechen. Vollkommen richtig, weil das keine Verdrängungslust ist. Das ist ein Angeschlossensein an kollektive Prozesse, die wir sehr spät zu analysieren begonnen haben, obwohl es große Analysatoren solcher Prozesse gegeben hat, Sie gefreut. Aber das sind wirklich ganz komplexe und schwierige Geschichten. Man muss natürlich immer bedenken, das würde ich jetzt also in unserem Gespräch würde ich am liebsten weiterführen, das kann man natürlich machen, dass man diese Schuldfragen sehr, sehr, sehr, sehr behutsam anpackt. Also Moral, deshalb habe ich das am Ende nochmal so ein bisschen schüchtern, dass es nicht auch eine moralische Frage ist. Um Schuld geht es tatsächlich sehr, sehr, sehr lange nicht und da haben wiederum die Anders und seine Freunde 49 Folgen recht gehabt, dass sie da eine sehr genaue Diskussion zu führen begonnen haben über die Schuldfrage, Kollektivschuld, ja, nein und so weiter. Wenn man die sich dann allerdings wieder anschaut, dann sieht man auch, dass hier eine unglaubliche Verdrehungsenergie wieder am Werke war. Die Schuldfrage wirklich an sich ranzulassen, das hat man damals nicht gewollt. Man hat sich schnell erstmal persönlich entschuldet mit Lügen und frisierten Biografien, also Mitgliedschaft in der Reichsstiftungskammer und so weiter, so alles unter den Tisch gekehrt und hat aber eine öffentliche Diskussion über die Schuldfrage, die damit einen Schuss Unehrlichkeit bekommt, angezettelt, die hatte ihr Recht. Das hat der Thomas Köbner wunderbar ausgebreitet, diese Schulddiskussion, 49 folgende. Aber man hat sich selber rausgehalten. Das ist, sollen wir nur über Schuld sprechen oder nicht? Wir müssen. Nur nicht mit dem erhobenen Zeigefinger gegen Personen. Entlastung und so weiter. Wenn man so automatisch fast, ist mir es ja passiert, von der lustvollen Verdrängung spricht, übergeht man, dass da eine Differenz drin ist leimt das irgendwie zusammen. Aber es gibt bei Grass, und das weiß ich eben nicht, ob es bei Feingold nachweisbar ist, ich neige dazu, ja zu sagen, es gibt die Tendenz bei Grass, sehr genau, obwohl er den Freud gar nicht so studiert hat, nach der Witztheorie von Freud vorzugehen. Wenn man diesen Feingold einfach mal akzeptiert als literarische Figur, die eine witzige, also nicht eine, die Witze macht, sondern selbst eine witzige Figur ist, über die man lacht und dabei etwas entlädt, etwas entlastet und auch auf etwas stößt, dann könnte man wirklich von diesem sogenannten Entlastungswitz in der Freudschen Theorie ausgehen und muss dann aber eben nur fragen, wo ist der Unterschied zwischen Judenwitzen und jüdischen Witzen? Günter Grass macht Judenwitze mit dem Feingold. Lesen Sie es mal nach. Das habe ich bewusst nicht zitiert. Das passt in die Theorie jedenfalls sehr schön hinein. Das ist der Ansatz von Kanyuk, dass er sagt, lieber Günter, wenn du die Geschichte des Judentums oder die Geschichte der jüdischen Diaspora in Europa studiert hättest, das hat er nun mal nicht gemacht, wenn du das getan hättest, dann wüsstest du, was der jüdische Witz ist. Was der jüdische Witz für eine Funktion für das über die Überlebenskunststücke in der Kommunikation der jüdischen Gemeinschaften wirklich bedeutet. Da unterscheidet er nicht. Das ist einer dieser Sorgfaltspflichten, die er unterlässt. Aber es ist eine Richtung, in der man ihn zunächst mal rechtfertigen kann. Warum soll man denn so befangen sein? Das ist ja unser deutsches Problem durchaus auch. Nicht zuzulassen, dass ein nicht-jüdischer deutscher Autor jüdische Figuren benutzt, um nach der Witztheorie sozusagen witzige Situationen herzustellen. Warum denn nicht? Zunächst gibt es da kein Tabu. Würde ich mal behaupten. Viele empfinden das anders. Das ist die Geschichte mit der Denkmalssache da in Berlin, wenn diese selbsternannte Denkmalspflegerin, ich will ihren Namen jetzt nicht nennen, wenn die immer sofort aufbraust, wenn irgendwie Situationen entstehen, wo Juden empfindsam reagieren, das sagt sie, das dürft ihr nicht machen, anstatt zu fragen, hat euch das geärgert oder nicht? Also sie ist auch so eine Stellvertreter-Nicht-Jüdin, ne? Eine jüdische Stellvertretungsfigur. Das ist das Peinliche, was in Deutschland immer wieder passiert. Aber wenn man darüber mal hinweg ist, warum soll man nicht Gras gewähren lassen? Die kritische Spur, die zaghafte, kleine, das Rinnsal des intellektuellen Protests müsste eigentlich im schriftstellerischen Zusammenhang auch irgendwo auftauchen. Das ist der eigentliche Vorwurf gegen die Gruppe 47, dass das nie thematisiert worden ist. Hat man immer den Gras die schmutzige Wäsche waschen lassen, hat man immer ihn vorgeschickt. Er hat dann gedonnert und behauptet und was die Probleme lösen sollen. Und alle haben sich geduckt und nie ist irgendetwas thematisiert worden. Auch die jüdischen Mitglieder haben geschwiegen. Da hat man allerdings Gründe dafür, die kann man sehr gut verstehen. Jedenfalls, im Kollektiv sind die Intellektuellen viel verantwortlicher als irgendein, und wenn es krass ist, einzelner, nach meiner Ansicht, Autor verantwortlich gemacht werden dürfte. Er soll machen, was er will, das ist auch seine Freiheit. Aber es darf nicht so, das Publikum muss anders reagieren, das ist mein Problem. Charakterologie eines Schriftstellers, das ist eine Sache für sich. Es wird immer interessant, wenn man in den Texten die Spuren hat. Und die These ist ja, dass er sich glaubt, es erlauben zu können. Da draußen auf der Straße großes Gelächter, aber auch die Frauen werden ausprobiert und das wird ausprobiert. So diese Art der Unzensiertheit, das kann man unter Freiheitsgesichtspunkten, also meine Ausdrucksfreiheit gewissermaßen ist mir heilig, kann man das charakterologisch verbuchen, aber es muss textästhetisch und textmoralisch einen Zusammenhang ergeben, der mit unseren Bewegungen zu tun hat, die entstehen müssen, wenn man liest, auf die Literatur auch angewiesen ist, mit unseren Bewegungen, die eben abweichen von so Lässigkeiten und von Ignoranz und was auch. Es ist doch was Besonderes, im Lektüreprozess zu sein. Und damit darf man nicht so spielen. Das wäre das Moralum, meine ich, dabei. Aber das ist so heikel, weil man immer in Verdacht gerät, und dann bastelst du an dem Bild von diesem Mann herum, lass ihn doch. Es ist auch seine Sache, aber es ist eben nicht seine Sache. Es ist eine öffentliche Institution, der Schriftsteller. Er steht vor dem jüngsten Gericht in einer anderen Position als ich. Das würde ich mal behaupten. Nein? Es ist schon spät und. Bitte? Bitte? Aber der liebe Gott, der hat den Literaten sehr viel mehr anvertraut als mir, Germanisten. Ne? Na gut, also. Wollen wir das zu einem Schlusswort erklären? Was er gesagt hat? Nein, was Sie gesagt haben. Ja. Dann möchte ich mich auch nochmal im Namen der Veranstalter ganz herzlich bedanken. Viel Erfolg bei Ihrer Arbeit. Soweit der Vortrag mit einigen Auszügen aus der Diskussion Klaus Prigleb, Feingolds Opfervergleich in Günter Grass Blechtrommel. Dieser Vortrag fand statt am 12. Januar 2006 hier in Hamburg als Veranstaltung des Hamburger Bündnis gegen antisemitische Lehrveranstaltungen. Es folgt jetzt hier bei uns die nächste Sendung.